Gnädige Frau. Gnädige Frau. Wie? Ach, Sie sind's. Ja, ich verfolge Sie. Ich kann es nicht mit ansehen, wie Sie all diese Dinge schleppen. Geben Sie mir doch Ihre Pakete. Nein, ich danke, ich trage das schon selber. Aber ich bitte Sie, gnädige Frau, machen Sie mir es doch nicht gar so schwer, wenn ich einmal galant sein will. Na, das eine da. Aber ist doch gar nichts. Geben Sie nur so, ja, und das und das. Genug. Sie sind zu liebenswürdig. Wenn man es nur einmal sein darf, das tut ja so wohl. Das beweisen Sie aber nur auf der Straße. Und wenn es schneit. Und wenn es spät abends und wenn es zufällig Weihnachten ist, wie? Es ist ja das reine Wunder, dass man sie einmal zu Gesicht bekommt. Ja. Sie meinen, dass ich heuer noch nicht einmal meinen Besuch bei Ihnen gemacht habe? Ja, sowas Ähnliches meine ich. Gnädige Frau, ich mache heuer gar keine Besuche, gar keine. Und wie geht's denn dem Herrn Gemahl? Und was machen die lieben Kleinen? Diese Fragen können Sie sich schenken. Ich weiß ja, dass Sie das alles sehr wenig interessiert. Es ist unheimlich, wenn man auf so eine Menschenkennerin trifft. Sie kenne ich. Nicht so gut, als ich es wünschte. Lassen Sie Ihre Bemerkungen, ja? Gnädige Frau, das kann ich nicht. Gib mir meine Päckchen wieder. Nicht böse, ich bin ja schon wieder brav. Na, irgendetwas dürfen Sie schon reden. Irgendetwas, ja. Aber Ihre Zensur ist so streng. Erzählen Sie mir doch was. Wir haben uns ja so lang nicht gesehen. Was machen Sie eigentlich? Ich mache nichts, wie gewöhnlich. Nichts? Na, gar nichts. Es ist wirklich schade um Sie. Na, Ihnen ist das sehr gleichgültig. Wie können Sie das behaupten? Warum verbummle ich mein Leben? Wer ist schuld? Wer? Geben Sie mir meine Pakete, ja? Ich habe niemandem die Schuld gegeben. Fragte nur so ins Blaue. Sie gehen wohl immerfort spazieren. Spazieren, da legen Sie so einen verächtlichen Ton hinein, als wenn es was Schöneres gäbe. Es liegt so was herrlich Planloses in dem Wort. Heute passt es übrigens gar nicht auf mich. Heute bin ich beschäftigt, gnädige Frau, genauso wie Sie. Wieso? Ich mache auch Weihnachtseinkäufe. Sie? Ja, ich finde nur nichts Rechtes. Dabei stehe ich seit Wochen jeden Abend vor allen Auslagfenstern in allen Straßen. Aber die Kaufleute haben keinen Geschmack und keinen Erfindungsgeist. Und den muss eben der Käufer haben. Wenn man so wenig zu tun hat wie Sie, da denkt man nach, erfindet selbst, bestellt seine Geschenke schon im Herbst. Ach, dazu bin ich nicht der Mensch. Weiß man denn überhaupt im Herbst, wem man zu Weihnachten etwas schenken wird? Und jetzt ist wieder 2 Stunden vor Christbaum und ich habe noch keine Ahnung. Soll ich Ihnen helfen? Gnädige Frau, Sie sind ein Engel. Also Engel darf man sagen. Das ist schön. Engel. Wollen Sie gefälligst schweigen? Ich bin schon wieder ganz ruhig. Also, geben Sie mir irgendeinen Anhaltspunkt. Für wen soll Ihr Geschenk gehören? Das ist eigentlich schwer zu sagen. Für eine Dame natürlich. Naja, dass Sie eine Menschenkennerin sind, habe ich Ihnen heute schon einmal gesagt. Aber was für eine Dame? Eine wirkliche Dame? Da müssen wir uns erst über den Begriff einigen. Wenn Sie meinen, eine Dame der großen Welt, da stimmt es nicht vollkommen. Also der kleinen Welt. Gut, sagen wir der kleinen Welt. Und das hätte ich mir eigentlich denken können. Nur nicht sarkastisch werden. Ich kenne ja Ihren Geschmack. Wird wohl wieder irgendwas von der Peripherie sein. Dünn, blond. Blond, gebe ich zu. Ja, blond. Es ist merkwürdig, dass Sie immer mit solchen Vorstadtdamen zu tun haben. Aber immer. Ja, gnädige Frau, meine Schuld ist es nicht. Lass uns das. Oh, es ist ja auch ganz gut, dass Sie bei Ihrem Genre bleiben. Es wäre ein großes Unrecht, wenn Sie die Städte Ihrer Triumphe verließen. Na, was soll ich denn tun? Man liebt mich nur da draußen. Versteht man Sie denn da draußen? Keine Idee. Aber sehen Sie, in der kleinen Welt werde ich nur geliebt. In der Großen nur verstanden. Sie wissen ja. Ich weiß gar nichts. Und ich will weiter nichts wissen. Kommen Sie. Hier ist gerade das richtige Geschäft. Da wollen wir Ihrer Kleinen was kaufen. Gnädige Frau. Na ja, sehen Sie einmal da. So eine kleine Schatulle mit 3 verschiedenen Parfums. Ja, oder diese hier mit den 6 Seifen. Patchouli, Chypre, Jockey Club. Na, Das müsste doch was sein, nicht? Gnädige Frau, schön ist das nicht von Ihnen. Ja, oder warten Sie hier. Sehen Sie doch diese kleine Brosche mit den 6 falschen Brillanten. Na, denken Sie nur, 6, wie das glitzert. Oder dieses reizende kleine Armband mit dem himmlischen Berlock. Ach, ein Mohrenkopf. Na, das muss doch riesig wirken in der Vorstadt. Gnädige Frau, Sie irren sich. Sie kennen diese Mädchen nicht. Die sind anders, als Sie sich vorstellen. Und da! Wie reizend. Kommen Sie doch näher. Na, was sagen Sie zu dem Hut? Die Form war vor 2 Jahren höchst modern. Und die Federn, wie die Wallen, nicht? Das müsste doch ein kolossales Aufsehen machen in Hernals. Gnädige Frau, von Hernals war nie die Rede. Und übrigens unterschätzen Sie wahrscheinlich auch den Hernalser Geschmack. Ja, es ist wirklich schwer mit Ihnen. Also kommen Sie mir doch zu Hilfe. Geben Sie mir eine Andeutung. Und wie soll ich das? Sie werden ja doch überlegen, lächeln, jedenfalls. Nein und nein. Belehren Sie mich nur. Ist sie eitel oder bescheiden? Ist sie groß oder klein? Schwärmt sie für bunte Farben? Ich hätte Ihre Freundlichkeit nicht annehmen sollen. Sie spotten nur. Oh nein, ich höre schon zu. Erzählen Sie mir doch was von ihr. Ich wage es nicht. Wagen Sie es nur. Seit wann? Lassen wir das. Nein, ich bestehe drauf. Seit wann kennen Sie sie? Seit längerer Zeit. Lassen Sie sich doch nicht in dieser Weise ausfragen. Erzählen Sie mir mal die ganze Geschichte. Sie ist gar keine Geschichte. Wo Sie sie kennengelernt haben und wie und wann und was das überhaupt für eine Person ist, das möchte ich wissen. Gut, aber es ist langweilig. Ich mache Sie darauf aufmerksam. Mich würde es schon interessieren. Ich möchte wirklich einmal was aus dieser Welt erfahren. Was ist das überhaupt für eine Welt? Ich kenne sie ja gar nicht. Sie würden sie auch gar nicht verstehen. Oh, mein Herr. Sie haben eine so summarische Verachtung für alles, was nicht Ihr Kreis ist. Sehr mit Unrecht. Aber ich bin ja so gelehrig. Man erzählt mir ja nichts aus dieser Welt. Wie soll ich sie da kennen? Aber Sie haben eine so unklare Empfindung, dass man Ihnen dort etwas wegnimmt. Stille Feindschaft. Mir nimmt man nichts weg, wenn ich was behalten will. Ja. Aber wenn Sie selber irgendwas nicht wollen, es ärgert Sie doch, wenn es ein anderer kriegt. Also jetzt muss ich Ihnen schon... Gnädige Frau, das ist nur echt weiblich. Und da es echt weiblich ist, ist es ja wahrscheinlich auch höchst vornehm und schön und tief. Na, wo Sie nur die Ironie herhaben. Wo ich sie herhabe, ich will es Ihnen sagen. Auch ich war einmal gut und voll Vertrauen und es gab keinen Hohn in meinen Worten. Und ich habe manche Wunde still ertragen. Nicht romantisch werden. Die nicht. Ehrlichen Wunden, ja. Ein Nein zur rechten Zeit, selbst von den geliebtesten Lippen, ich konnte es verwinden, aber ein Nein, wenn die Augen 100-mal vielleicht gesagt, wenn die Lippen 100-mal mag sein gelächelt, wenn der Ton der Stimme 100-mal nach gewiss geklungen, so ein Nein macht einen... Und wir wollten doch was kaufen. So ein Nein macht einen zum Narren oder zum Spötter. Sie wollten mir doch erzählen. Ach gut, wenn Sie durchaus etwas erzählt haben wollen... Ja, gewiss will ich. Wie haben Sie sie kennengelernt? Ach Gott, wie man eben jemanden kennenlernt, auf der Straße, beim Tanz, in einem Omnibus und einem Regenschirm. Aber Sie wissen doch, der spezielle Fall interessiert mich. Wir wollen ja dem speziellen Fall was kaufen. Dort in der kleinen Welt gibt's ja keine speziellen Fälle. Eigentlich auch in der großen nicht. Ihr seid ja alle so typisch. Mein Herr, nun fangen Sie wirklich an... Das ist ja nichts Beleidigendes, durchaus nicht. Ich bin ja auch ein Typus. Und was für einer denn? Leichtsinniger Melancholiker. Und ich? Sie? Ganz einfach, mondäne. So. Und Sie? Sie? Sie, das süße Mädel. Süß, aber gleich süß. Und ich, die mondäne, schlechtweg. Böse mondäne, wenn Sie durchaus wollen. Also... Erzählen Sie mir endlich von dem süßen Mädel. Sie ist nicht faszinierend schön, sie ist nicht besonders elegant und sie ist durchaus nicht geistreich. Ich will ja nicht wissen, was sie nicht ist. Aber sie hat die weiche Anmut eines Frühlingsabends und die Grazie einer verzauberten Prinzessin und den Geist eines Mädchens, das zu lieben weiß. Diese Art von Geist soll ja sehr verbreitet sein in Ihrer kleinen Welt. Sie können sich da nicht hineindenken. Man hat Ihnen zu viel verschwiegen, als Sie junges Mädchen waren und hat ihnen zu viel gesagt, seit sie junge Frau sind. Darunter leidet die Naivität ihrer Betrachtungen. Aber Sie hören doch, ich will mich belehren lassen. Ich glaube Ihnen ja schon, die verzauberte Prinzessin. Erzählen Sie mir nur, wie der Zaubergarten ausschaut, in dem sie ruht. Da dürfen Sie sich freilich nicht einen glänzenden Salon vorstellen, wo die schweren Portieren niederfallen, mit Makatbouquets in den Ecken, mattem Samt und dem affektierten Halbdunkel eines sterbenden Nachmittags. Ich will ja nicht wissen, was ich mir nicht vorstellen soll. Also, denken Sie sich ein kleines, dämmeriges Zimmer, so klein, mit gemalten Wänden und noch dazu etwas zu Licht. Ein paar alte, schlechte Kupferstiche mit verblassten Aufschriften hängen da und dort, eine Hängelampe mit einem Schirm. Vom Fenster aus, wenn es Abend wird, die Aussicht auf die im Dunkel versinkenden Dächer und Rauchfänge. Und wenn der Frühling kommt, da wird der Garten gegenüber blühen und duften. Wie glücklich müssen Sie sein, dass Sie schon zu Weihnachten an den Mai denken? Ja, dort bin ich auch zuweilen glücklich. Ja, es wird spät. Wir wollten ja was kaufen. Vielleicht etwas für das Zimmer mit den gemalten Wänden? Es fehlt nichts darin. Ja, ihr, das glaube ich wohl. Aber ich möchte Ihnen, ja, Ihnen das Zimmer so recht nach Ihrer Weise schmücken. Mir? Mit persischen Teppichen. Na, ich bitte Sie, da hinaus. Mit einer Ampel von gebrochenem, rot-grünem Glas. Ein paar Vasen mit frischen Blumen. Ja, aber ich will ja ihr was bringen. Ach ja, das ist wahr. Wir müssen uns entscheiden. Sie wartet wohl schon auf Sie? Gewiss. Sie wartet. Sagen Sie, wie empfängt sie Sie? Ach, wie man eben empfängt. Sie hört ihre Schritte schon auf der Treppe, nicht wahr? Ja, zuweilen. Und steht bei der Tür? Ja. Und fällt Ihnen um den Hals und küsst Sie und sagt, was sagt sie? Was man eben in solchen Fällen sagt. Na, zum Beispiel. Ich weiß kein Beispiel. Was hat sie gestern gesagt? Ach, nichts Besonderes. Das klingt so einfältig, wenn man nicht den Ton der Stimme dazu hört. Ich denke mir schon dazu. Nun, was hat sie gesagt? Ich bin so froh, dass ich dich wieder habe. Ich bin so froh, wie? Dass ich dich wieder habe. Das ist eigentlich hübsch. Sehr hübsch. Ja, es ist herzlich und wahr. Und sie ist immer allein? Ihr könnt euch so ungestört sehen? Ja. Sie lebt so für sich, ist die ganz allein, keinen Vater, keine Mutter, nicht einmal eine Tante. Und Sie sind ihr alles? Möglich. Heute. Es wird so spät. Sehen Sie, wie leer es schon in den Straßen ist. Oh, ich hielt Sie auf. Sie müssen ja nach Hause. Ja, freilich, man wird mich schon erwarten. Ja, wie machen wir das nur mit dem Geschenk? Oh, ich finde schon noch irgendeine Kleinigkeit. Nein, ich habe mir schon einmal in den Kopf gesetzt, dass ich dem Mädel was aussuchen will. Aber ich bitte Sie, gnädige Frau. Ich möchte am liebsten dabei sein, wenn Sie ihr das Weihnachtsgeschenk bringen. Ich habe eine solche Lust bekommen, das kleine Zimmer und das süße Mädel zu sehen. Die weiß ja gar nicht, wie gut sie es hat. Ja, nein, geben Sie mir die Päckchen. Es wird zu spät. Ja, hier sind Sie aber. Nein, bitte winken Sie dem Wagen dort, der uns da entgegenkommt. Diese Eile mit einem Mal. Bitte, bitte. Ich danke Ihnen. Ja, was machen wir nun mit dem Geschenk? Warten Sie. Ich möchte ihr selbst was schicken. Sie, gnädige Frau, Sie selbst? Ja, hier. Nehmen Sie diese Blumen. Ganz einfach, diese Blumen. Es soll nichts anderes sein als ein Gruß, gar nichts weiter. Aber Sie müssen ihr was dazu ausrichten. Die Frau, Sie sind so lieb. Versprechen Sie mir, ihr es zu bestellen. Ja. Mit den Worten, die ich Ihnen mitgeben will. Gewiss. Versprechen Sie es mir. Ja, mit Vergnügen. Warum denn nicht? So sagen Sie ihr. Nun? Sagen Sie ihr, diese Blumen, mein Süßes Mädel, schickt dir eine Frau, die vielleicht ebenso lieben kann wie du und die nur nicht den Mut dazu gehabt hat. Gnädige Frau.